Im April finden in Pjöngjang die Vorrundenspiele der Gruppe 2 der AFC Frauenfußballmeisterschaft um Asienpokal 2018 statt. Und 5 Tage lang vom 19. bis 23. Juli werden die Vorrundenspiele der Gruppe 7 der AFC Fußballmeisterschaft unter 23/2018 ausgetragen. Durch Los wurden die Gruppen gebildet. Zur Gruppe 7 der Vorrunde gehören die DVJK Laos, Taipei von China und Hongkong von China. Am ersten Tag spielt die DVJK 11 gegen die Fußballmannschaft aus Hongkong von China und das Team Taipei von China gegen die laotische Mannschaft.